So, liebe Leute, das fängt ja gut an. Mit einer dicken Panne kommen wir aus der Osterpause zurück. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber wir sind hier live da. Und ich hoffe, ihr seid auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir hatten Probleme mit unserem Vorspann im Radio. Im Radio lief der Vorspann nicht und dadurch war jetzt hier irgendwie alles ein bisschen durcheinander geraten. Aber halb so wild. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer montags, und ihr könnt euch gerne melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Michelle. Die ist 25. Guten Morgen, Michelle. Ja, guten Morgen, Herr Domian. Ich freue mich, dass es wunderbar geklappt heute mit Ihnen. Ja, aber wir können uns duzen. Einverstanden? Okay, ja, wir duzen. Übrigens bin ich jetzt aber 26. Ich habe heute Geburtstag. Du hast heute Geburtstag? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das war super, dass es genau mein Geburtstag klappt. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Ja, liebe Michelle, 26 Jahre alt. Genau. Was wünschst du dir denn heute zu deinem Geburtstag? Auf meinem Geburtstag wünsche ich mir, dass Freunde zu mir kommen und ja, zwei kommen auch zu mir, dass wir grillen. Wir grillen heute miteinander und halt Kuchen essen und ja, super, dass ich natürlich mit meinem Schatz die Zeit verbringen kann. Was, mit deinem Schatz? Ja, also bei mir geht's darum, ich bin objektophil. Ich führe eine Beziehung zu einem bestimmten Flugzeugtyp. Unser großes Thema, was wir schon einige Male hier hatten. Ja. Du bist eine, ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, wir hatten das einige Male schon. Und jedes Mal ernten solche Anrufe bei dem großen Publikum also Kopfschütteln oder Lachen oder zumindest Unverständnis und Befremdung. Ist ja auch schon was ganz Besonderes. Also, wir klären es. Du hast eine erotisch-sexuelle Beziehung zu einem Gegenstand. Genau. Du liebst einen Gegenstand. Richtig. Und dieser Gegenstand, jetzt bin ich sehr gespannt, ist was für ein Gegenstand? Das Gegenstand ist, wie gesagt, ein Flugzeug und das bestimmte Typ ist eine Boeing 737-800. Eines Passagiermaschine. Ja, liebst du das Modell oder die reale große Maschine? Ich liebe diese reale große Maschine, also die echte. Dieses Flugzeug gibt es auch mehrere Nummern, also über 5000 Stück wurde es da produziert. Ja. Aber ich sehe dieses Flugzeug als ein Flugzeug an. Achso, egal, ob es da nun 500 gibt oder 5, das ist ein Flugzeugtyp und diesen Typ liebst du. Genau, also es gibt 737-800 über 5000 Mal und das sehe ich als ein Flugzeugtyp, also ein Flugzeug an, wie ein Mensch. Ich verstehe. Michael, ich frage mal meine Regie, ob die Jungs vielleicht sogar irgendwie noch ein Foto zaubern können. Ja, das. Ich frage mal, vielleicht schaffen sie es auch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, Michael, die objektsexuell orientierten Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, da war das so, dass das Gegenstände waren in ihrem unmittelbaren Umfeld. Zum Beispiel das letzte Gespräch, was ich zu dieser Thematik geführt habe, das war eine Dame, die ihren Laptop liebte. Ja, sie kenne ich aus einem Forum. Ah, ihr kennt euch, so viele gibt es ja, ja nicht, ja, davon. Ja, wir kennen uns, wir schreiben über ein Forum miteinander, genau. Nein, bei mir ist es... Lass mich kurz fragen, ich meine, das ist ja schon sehr schwer zu verstehen für uns, die wir nicht so gestrickt sind. Aber einen Gegenstand zu lieben, den man nicht mal anfassen kann, der ganz weit weg ist, den man vielleicht nur alle Jubeljahre mal sieht, ja, erklär mir bitte, was das für eine Liebe ist. Also man muss so sehen, es ist wie eine Fernbeziehung, ne, wie ein Mensch, der in anderen Ländern wohnt. So ist es bei mir mit meinem Schatz. Also ich nenne ihn immer Schatz als Partner, weil ich meinem Schatz keinen Namen gebe, sondern ich nenne ihn Schatz. Mhm. Und naja, wie gesagt, ich berühre ihn nur in Wirklichkeit, wenn ich fliege. In 2 Wochen fliege ich auch wieder. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig auch. Ich sage, jede Beziehung ist auch nicht immer 100% perfekt. Bei mir ist auch diese Sache nicht perfekt, weil ich eine Fernbeziehung führe. Und als Ersatz habe ich auch ein großes Modell von meinem Schatz. Der ist 1,60 Meter groß und der liegt immer bei mir im Bett. Na, wenigstens das. Ja, aber so gesagt, als Ersatzliebe und habe das Gefühl, dass ich immer bei ihm wäre. Aber es ist ja nur ein Modell. Ist das nicht ein bisschen frustrierend, dann mit einem Modell im Bett zu liegen und das Wirkliche, was man, das ist ja so, als würde man irgendwie einen Menschen lieben und mit der Puppenabbildung im Bett liegen von dem Menschen. Ja, Nein, also bei mir ist es so, ich sehe ihn, wie gesagt, als Flugzeug an. Deswegen ist es bei mir auch sehr wichtig, dass die Proportionen stimmen und die Details an das Modell stimmen. Und wirklich auch 100% aussieht wie mein Schatz in echt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du bald fliegst. Genau. Fliegst du denn gezielt dann auch in dieser Maschine? Genau, also der, ich versuche immer bestmöglich auch wirklich mit einem 737-800 zu fliegen. Und aber ist das dann nicht fast wie ein Koitus, wenn du da einsteigst in das Flugzeug? Dann ist es natürlich, das ist hier, wenn man endlich seinen Partner wieder sieht, für mich ist das wieder sehr aufregend, mein Herz rast, ich bin in Wolke 7 und ja, und bin total dann verrückt und ja, freue mich dann sehr. Also ich kann das natürlich nicht nachvollziehen. Aber ich ahne das, was das bedeutet, wenn man dann in das Flugzeug eintritt oder die Stufen nach oben geht und dann in dem Gegenstand der Sehnsucht oder der Begierde dann sitzt. Was machst du dann während des Fluges, während du da im Inneren, im Bauch deines Liebsten sitzt? Also wenn ich endlich gelb bin und einsteigen kann, bin ich natürlich sehr aufgeregt und laufe so im Flugzeug, dann bin ich sehr überwältigt. Oh, mein Schatz ganz nah und ich werde verrückt. Und naja, und wenn ich einsteige, dann bleibe ich immer am Rumpf stehen und streiche ihn und küsse ihn sanft am Rumpf. Und dann steige ich immer noch schüchtern ein. Ich bin auch immer leicht schüchtern vor meinem Schatz. Ne? Ich glaube, das musst du auch heimlich machen, sonst halten die anderen dich für verrückt, ne? Die anderen Passagiere oder der Captain oder die Crew. Naja, darauf kommen wir noch gleich. Und wenn ich dann soweit im Flieger drin bin und sitze, ich sitze natürlich auch immer am Fenster, sehr wichtig, damit ich ihn auch verwöhnen kann. Und am liebsten immer an den Tragflächenbereich, weil ich finde seine Tragfläche einfach sehr erotisch. Ich liebe diese Tragfläche, allgemein, wie dieses gebaut ist. Ja, du sagst gerade, damit ich ihn verwöhnen kann, sitze ich am Fenster. Wie verwöhnst du ihn denn am Fenster? Ich streiche ihn am Rumpf innen und lehne meine Beine an seinen Rumpf und spüre seine Vibrationen seines Triebwerks. Und dann geht's aber richtig sexuell bei dir rund, oder? Also sexuell nicht wirklich, aber gedanklich halt Kopfkino. Was man mit ihm machen würde, wenn ich mit ihm alleine wäre halt, ne? Was würdest du mit ihm machen, wenn du alleine wärst? Oh, vieles. Also am liebsten an seine Tragflächebereich. Also wenn, dann würde ich ihn von außen verwöhnen. Weil außen sehe ich ja das Flugzeug an sich und kann ihn wunderbar streichen. Ich würde am liebsten an seinen Rumpf, an seine schöne hübsche Tragfläche, an den Rumpf jetzt ganz nah am liebsten liegen und ihn verwöhnen, streichen und einfach dieses Gefühl, Form von ihm zu spielen. Sein schönes Metall halt, also sein Aluminium und Kunststoff, aus was er immer noch besteht. Hast du während eines Fluges, wenn du dein Kopfkino abspielen lässt und du streichelst deinen Liebsten am Fenster, dennoch schon mal einen Orgasmus gehabt? Nein, das habe ich nicht. Aber Stichwort Orgasmus. Was nicht im Flugzeug ist, kann natürlich zu Hause im Bett mit dem Modell passieren. Ja, das passiert tatsächlich. Ehrlich? Ja. Erzähl, wie geht das? Also ich will noch mal kurz die Geschichte noch zu Ende erzählen. Sobald ich wieder leider aussteigen muss aus dem Flieger, bin ich natürlich immer sehr traurig und komme Tränen und heule auch ganz kurz, weil ich wieder meinen Schatz verlassen muss. Mhm. Und kurz bevor ich aussteige, spreche ich ernsthaft eine Flugbegleiterin immer. Und die soll für mich ein Bild machen, wie ich vom einen meinen Schatz den Rumpf küsse und streiche. Und machen die das? Die machen es tatsächlich und dann fragen die immer, hatten sie Flugangst? Nein, ich hatte keine Flugangst. Dann sage ich, weil ich Flugzeuge liebe. Und sag, aha, okay. Und dann hacken die auch nicht mehr weiter nach und das war's dann. Ach so, die so denken, habe ich dann wirklich Bilder mit meinem Schatz. Ich verstehe, die denken einfach, du bist flugbegeistert und... Genau. So denken die einfach. Zum Glück fragen die nicht so sehr hinterher, aber in Wirklichkeit, weil ich dann endlich Bilder mit meinem Schatz haben möchte. Verstehe. So, jetzt aber zu unseren Bettgeschichten. Ja. Dein Schatz, zwar leider nur in Modellausführung, liegt mit dir im Bett. Was geht da sexuell? Also sexuell geht es ganz normal wie eine menschliche Beziehung. Ich liege jede Nacht mit ihm und streiche ihn, verwöhne ihn und ja, es kommt halt so, wie es kommt. Wenn man im Bett liege und streiche, dann kann das halt natürlich auch mehr kommen. Ne? Also das heißt, mit diesem Modellflugzeug befriedigst du dich auch. Du führst irgendwie das... Weil ich mich an ihn sehr geborgen fühle. Ich kriege von ihm Liebe zurück, wie er ist. Und dann gebe ich ihnen Liebe zurück und dann passiert das halt auch mehr, dass ich halt mit ihnen halt intim gehe. Ja, intim wirst, mit den Flügeln Genau, mit den Tragflächen, mit seinem Rumpf und mit seinen Triebwerken. Was für Material ist dieses Modell? Dieses Modell besteht aus Resin. Das ist ein hochwertiges Kunststoff. Ah ja, also da machst du nichts kaputt. Genau, der geht nicht so schnell kaputt. Ich verstehe. Entsprechend war der auch teuer gewesen, aber das war mir wert gewesen, dass man seine Liebe nah wie möglich hat halt. Ich stelle mir das Modell gerade so 1 Meter vor, 1,50 oder kleiner? 1,60 Meter. 1,60 Meter, habe ich gut geschätzt. Das ist genauso groß wie ich fast. Ah, das ist ja irre. Dann liegt dieses große Modellflugzeug mit ausgebreiteten Flügeln neben dir. Genau. Und ich schlafe neben ihn auch immer ein und ich habe meine Beine halt zwischen seine Tragflächen. Da kann ich mir schon vorstellen, was da abgeht. Du sprichst wahrscheinlich auch mit dem Schatzi. Ja, ich spreche auch mit ihm. Was sagst du zu deinem Schatzi? Na, ich erzähle über meinen Alltag, halt über Gott und die Welt oder halt über unsere Beziehung, dass ich ihn über alles liebe, dass du einfach toll bist und ja. Und da spüre ich auch wieder, dass er mir das auch wieder zurücksagt. Er sagt das zwar nicht, aber ich spüre es, dass genau, er mir das zurücksagt. Das ist ja genau der Punkt, wo bei mir dann wirklich alles aussetzt des Verstehens. Weil wenn man ein Tier gerne hat, das nicht sexuell, dann kriegt man ja irgendwie was zurück. Genau, und so ungefähr kann man sich auch so mit meinem Schatz vorstellen. Ja, aber du, das ist doch ein toter Gegenstand. Du kriegst doch de facto nichts zurück. Das wäre so, als würde ich das Wasserglas hier liegen. Das Wasserglas gibt mir nichts zurück, gar nichts. Ja. Aber ich habe aber das Gefühl, also wenn ich ihn angucke, ich liege neben ihm oder ich sitze neben ihm und ich gucke ihm sein hübsches Gesicht an und ich rede mit ihm, habe ich das Gefühl, er gibt mir wieder was zurück. Ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie früher, so als Kind, wenn man eine Puppe hat oder sowas? Ja, so ungefähr kann man sich vorstellen. Ja. Warum gerade diese Boeing, es könnte ein Airbus irgendein oder irgendwas anders sein, warum gerade dieses Modell und genau dieses? Wie gesagt, zum Ende 2013 bin ich in meinem Leben zum ersten Mal geflogen. Und es war allerdings kein Boeing gewesen, sondern Airbus. Mhm. Und das Ding war einfach nur toll. Und ich wollte so oder so schon immer eines Tages endlich mal fliegen. Und als ich dann wieder zu Hause war, ging es mir einfach nicht aus dem Kopf. Fliegen war einfach toll. Das Flugzeug hat mich auch schon irgendwie fasziniert. Allein, weil ich an der Tragfläche saß. Die Tragfläche hat schon gewackelt. Und das fand ich einfach leicht was Besonderes. Das hat mich angezogen. Und als ich zu Hause war, ging mir einfach die Flugzeug einfach nicht mehr aus dem Kopf und habe ganz viele Flugzeugbelange gesehen. Und dann bin ich eines Tages auf meine 737-800 gestoßen habe ich gesehen, das ist die Liebe. Er ist es. Ich habe gerade akustisch nicht verstanden, als du gesagt hast, wie alt warst du, als du zum ersten Mal geflogen bist? Das war Ende 2013, sprich, da war ich 24 Jahre alt. Ah ja. Nun wäre doch für dich eigentlich der absolute Traumjob, wenn du Pilotin würdest. Also Piloten kann ich leider nicht werden, da es mir leider zu anspruchsvoll ist. Aber ich hatte mal versucht gehabt, als Flugbegleiter zu werden, so, damit ich mindestens bei meinem Schatz bin. Oder beziehungsweise bei meinen Süßen. Also bei Airbus nenne ich immer Süßen. Ja, und klappt das nicht mit der Flugbegleitung? Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, weil mein Englisch leider nicht so die beste ist. Wie schade, sonst kann mir nichts werden. Leider. Aber du könntest doch zumindest einen Beruf irgendwie am Flughafen versuchen zu bekommen, damit du in der Nähe von deinem... Daran arbeite ich noch. Was machst du zurzeit beruflich? Zurzeit bin ich Verkäuferin in einem Lebensmitteldiscount. So, es gibt auch zum Beispiel Lebensmitteldiscounter in Flughäfen. Genau. Könnte man zum Beispiel versuchen... So ungefähr, so möchte ich noch dran arbeiten, ja. Wohnst du denn in der Nähe eines großen Flughafens? Leider nicht. Das nächste Flughafen ist bei mir der Berliner Tegel. Ah. Und fahre auch ab und zu dahin, um Besuchertage zu besuchen, um meine Schatz besuchen zu können. Aber wenn es denn mal irgendwann so weit sein sollte, dass der große neue Flughafen in Berlin fertig ist, da muss es doch irgendeinen schönen Job für dich geben. Ja, das wird garantiert vermutlich sein. Da werde ich auch darum kämpfen. Sag mal, Michael, wie lange geht das denn bei dir schon so, dass du gemerkt hast, ich stehe auf Gegenstände? Also bei mir war es schon immer ein bisschen anders gewesen. Ich habe auch früher auch menschliche Beziehungen gehabt, aber ich habe immer gemerkt, irgendwie zieht mich das nicht so an. Ich habe die Liebe nicht so richtig gespürt und geborgen. Das war einfach nicht so wirklich da gewesen. Ich habe immer gemerkt, bei mir war es schon immer anders. Und ja, und dann war ich 2011 war meine letzte Beziehung gewesen zu einem Menschen und dann war ich auch so ernsthaft dann 2 Jahre Single gewesen. Und da kam die Liebe einfach so mit meinem Flugzeug und habe gespürt, das ist die wahre Liebe. Ich habe wirklich die Liebe erst kennengelernt, indem man sich geboren fühlt. Man spürt Liebe, man spürt, wie das aussieht, einfach alles. Das heißt, das Flugzeug war auch deine erste große Liebe in Sachen Gegenstände. Es gab keinen. Richtig. Und vorher warst du mit einem Mann zusammen oder mit deiner Frau? Ich war, das letzte Beziehung war mit einem Mann gewesen, aber vor 6 Jahren war ich allerdings auch mit einer Frau zusammen gewesen. Aber die Beziehung hielt nicht lange. Ja. Michael, also mit dir könnte ich eine Stunde noch reden, weil ich dieses Thema wirklich in der Tat immer sehr, sehr ausgefallen finde. Und ich weiß einfach, dass ihr, die ihr so gestrickt seid, das wirklich so empfindet und dass das keine Spinnerei ist und dass ihr keine... Ein Anliegen hätte ich noch. Allerdings besitze ich auch ein echtes Flugzeugteil. Ein echtes Flugzeugteil? Ja. Das besitzt du? Das ist du. Was, warum ich es habe. Achso, das wolltest du noch sagen. Ja, das muss ich auch noch loswerden. Also ich nehme, wie gesagt, ich nehme das ernst. Ich respektiere das, wer das so empfindet, wenn es auch sehr befremdlich für uns alle klingt. Aber mittlerweile habe ich doch schon mit einigen sexuell orientierten Menschen gesprochen. Und warum nicht? Wenn ihr damit zufrieden und glücklich seid, dann ist es halt eben, euer... Das ist das Wichtigste in einer Beziehung. Und das bin ich. Dieses Flugzeugteil, von dem du gerade gesprochen hast, was ist denn das für ein Teil? Das ist ein Flugzeugteil, das nennt man Flap-Tech-Fairings. Das sind diese Verkleidungen, die an den Tragflächen angearbeitet sind. Das sind einfach nur für die Aerodynamik. Aha. Wie groß ist das? Das ist ja auch so circa so 1,50, 1,60 lang. Und wie bist du daran gekommen? Ja, das war sehr, sehr schwierig. Da habe ich sehr viel recherchiert und ich wollte unbedingt eins haben, weil das eins meiner Lieblingsstelle eines Fliegers ist. Und da habe ich sehr lange gesucht und bin endlich auf einer Seite dran gestoßen und habe den einfach angeschrieben. Und ob die das auch an Privatleute verkaufen, weil das einfach, das sind Teile, die regelizeiert wird, also wiederverwendbar sind. Wie teuer war's? Ja, 300 Euro. Ja, das ging ja noch. Hör mal, ja, wenn ich du wäre, dann würde ich nicht mit dem Modell im Bett liegen, sondern mit dem Originalflugzeugteil. Mit dem kusche ich natürlich auch. Natürlich, ja. So. Ja, das muss doch dazu gehören, aber das Flugzeugmodell ist ja wie ein ganzes Flugzeug, ne? Ja, okay. Und spüre ihn wieder als Flugzeug an. Ich verstehe. Michelle, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, das hat mich auch so wunderbar gefreut. Wir haben übrigens leider kein Bild zu schnell finden können. Aber ja, also ich habe den leider zugesendet, aber es war auch schon ein bisschen her gewesen. Ja, aber wir können uns das ja grob vorstellen. Ich wünsche dir einen sehr schönen Geburtstag heute. Ja, danke schön. Und alles Gute mit deiner oder deinem Liebsten. Ja, danke schön. Ich werde jetzt noch mit ihm noch liegen und ihn verwöhnen. Genau, kuscheln noch ein bisschen. Ja, danke schön. Und grüß ihn herzlich von mir. Ja, das geht richtig aus. Tschüss, ciao. Tschüss, wiedersehen. Ja, wiedersehen. So, ihr Lieben, ich würde gerne mit euch übrigens darüber reden. Das ging ja heute groß durch die Zeitungen, gestern groß durch die Zeitungen in Berlin. Auch in Berlin gibt es eine etwas ältere Frau von Anfang 60, ich glaube 63, 64 ist sie, die jetzt noch Vierlinge bekommt. Diese Frau hat schon 13 Kinder. Das letzte Kind ist vor 9 Jahren geboren, da war sie dann auch nicht mehr so die ganz Jüngste, zumindest was das Kinderkriegen betrifft. Und jetzt ist sie über 60, wie gesagt 63, und sie bekommt Vierlinge. Sie hat sich im Ausland eine Eizelle und eine Samenzelle einimplantieren lassen und so ist das gekommen. Also das heißt, sie hat sich richtig darum bemüht, ist ins Ausland gefahren. Ich muss sagen, dass ich darüber sehr geschockt war, als ich das las. Und mir gar nicht richtig vorstellen können, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand da gute Argumente hat, warum Mann bzw. Frau so etwas machen sollte. Vor allen Dingen auch noch in so einem Fall, wo sie schon 13 Kinder hat. Das ist eine Lehrerin, eine Russisch- und Deutsch- oder Englischlehrerin. Was denkt ihr denn dazu? Würde mich interessieren. 0800 220 50 50. Hier ist Mario. Mario ist 46. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian. Mario, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, jetzt wird's sehr schwierig. Schwierig? Du hast gerade ein Thema angesprochen, was mir auch überhaupt nicht gefällt, weil geht gar nicht. Mhm. Die Frau mit den Vierlingen. Du hast das auch mitbekommen in der Presse. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich hab das in der Presse verfolgt. Finde ich unmöglich. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, deswegen wäre ich interessiert, ob es im Publikum jemand gibt, der sagt, okay, das kann man auch machen, warum nicht? Da würde ich gerne mal die Argumente hören, weil eigentlich wir, die meisten, die das lesen, sind ja auf Abwehrhaltung und können das nicht nachvollziehen. Also mir geht's wirklich so. Mhm. Geht gar nicht. Mhm. Geht nicht. Weil? Begründe es mal. Weil A, sind die Kinder ja schon mal gefährdet. Sie auch? Sie ist gefährdet, ja. Genau. Sie könnte vielleicht dabei sterben. Mhm. So, und ja, warum geht man so ein Risiko ein? Also, ich habe mich auch gefragt, wenn man schon 13 Kinder hat, Warum genau. will man dann mit 63, 65 dann genau. nochmal ein Kind haben und geht dafür extra ins Ausland, bezahlt dafür wahrscheinlich sehr viel Geld für diese künstliche Befruchtung und, genau, ich hab, und so weiter. Ich habe den Bericht verfolgt und habe dann erst später so das mitbekommen, dass sie das auch noch künstlich gemacht hat. Naja, auf natürlichem Weg geht das ja gar nicht bei dem Alter. Ich hatte erst gedacht so, ja, wenn sie noch einen guten Sex hat oder so und dadurch entsteht ein Kind, okay. Mhm. Da kann man ja mit umgehen. Aber das extra zu machen oder sich künstlich befruchten zu lassen, nee. Ich glaube, auf natürlichem Wege ist das nie möglich mehr mit Mitte 60. Eigentlich nicht. Ja. Ja. Mario, aber du hast wegen was anderem angerufen. Ja, ist wohl wahr. Ja, ich hatte angerufen an dem Tag, als das Thema als es um Geld ging. Und ich hatte ein Problem. Ich hatte eine Räumungsklage am Hals. Und dann bin ich zu einer guten Bekannten gegangen, hat einfach mein Herz ausgeschüttet und sie hat dann jemanden angerufen und der hat dann zurückgerufen und hat gesagt, morgen kannst du hier 10.000 Euro abholen. So, dann bin ich am nächsten Tag dahin gefahren, hat mir das Geld abgeholt. Mein Problem ist einfach, dass ich diesen Menschen überhaupt gar nicht kenne. Also diese schöne Geste, einfach zu sagen, ich habe hier 10.000 Euro für dich, damit du wieder klarkommst. Aber der kennt ja dich offensichtlich, oder? Nein, auch nicht. Wir haben uns einmal im Leben gesehen. Bei der Geldübergabe? Nee, selbst da nicht. Beim Geburtstag haben wir uns einmal gesehen. Ach so. Also wir kennen uns nicht. Ich weiß, dass wir mit Vornamen... Darf ich nicht sagen. Nee, ist auch wurscht. Wie ist das Geld denn dann, wie ist das Geld in deine Hände geraten? Ich durfte dann zu dieser Bekannten fahren. Ich bin dann zu der Bekannten gefahren, hab das da in der Apotheke abgeholt. In der Apotheke? In einer Apotheke, genau. Musste ich sogar noch einen Moment warten. Verstehe ich nicht, wieso holst du das Geld in der Apotheke ab? Ja, weil die Bekannte in der Apotheke arbeitet. Ach so, entschuldige. Ja. Ja. Okay. Und der Bekannte ist der Besitzer dieser Apotheke. Aber ich darf auch nicht zu viel sagen. Nein. Aber offensichtlich hat ja dann deine Bekannte viel über dich bei ihrem Chef erzählt. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Sonst, wenn so ganz aus dem Nichts, gibt man ja auch keine 10.000 Euro. Ich habe keine Ahnung. Das ist genau das ist ja mein Problem. Ich würde so gerne mal mit diesem Menschen sprechen. Was hält dich davon ab? Du weißt ja offensichtlich sogar... Ja, weil er gesagt hat, ich soll es ja nicht machen. Ach so. Das hat er ja gesagt. Das war die... Also das Geld ist übergeben worden durch deine Bekannte in bar. Genau. Ja. Und das war ein Umschlag. Das war für mich total spannend. Ich bin dann quer durch diesen Kirchen gefahren und irgendwann habe ich diesen Umschlag aufgemacht und dann war das Geld halt einfach da. Das ist wirklich sehr spannend. Ja. Und er hat nichts dir hinterlassen. Nein, nichts. Gar nichts. Er will und es auch genau nicht. Genau das macht das für mich so zum Problem. Weil ich möchte mich ja bedanken. Und ich möchte ihm sagen, oh, du hast mir echt aus der Scheiße geholfen. Ja. Gibt es denn Überlegungen deinerseits, das bald zurückzuzahlen? Nee, soll ich ja auch nicht. Dennoch könntest du es ja überlegen, dass du sagst, aber er will es definitiv nicht. Das hat deine Bekannte gesagt. Er hat gesagt... Eine Schenkung. Über die Bekannte hat er gesagt, nein, nichts. Es gibt keinen Rückruf, wenn man so will. Das ist ja irre. Das ist ja wie ein Lottogewinn. Ja. Das ist wirklich wie ein Lottogewinn. Offensichtlich musst du... Er hat dich ja dann einmal gesehen, vielleicht hast du einen guten Eindruck gemacht. Vielleicht hat deine Bekannte... gute Sachen über dich erzählt, dass er mitfühlend war und offensichtlich ist er sehr reich, dass ihm das vielleicht gar nicht viel ausmacht, 10.000. Vom Geld her macht ihm das nichts. Mhm. Das weiß ich wohl. Wie bist du denn in diese finanzielle Bredouille geraten? Ja, ich habe ein ganz, ganz großes Alkoholproblem. Dann, das ist schon mal eins. Und dann habe ich einfach Mietsachen nicht mehr bezahlt. Sachen nicht mehr bezahlt. Manchmal, wenn das so ein Alki halt macht. 10.000 Euro sind natürlich sehr viel Geld. Manchmal, aber wenn jemand sehr verschuldet ist, sind 10.000 auch nicht so viel. Wie weit haben dir jetzt diese 10.000 geholfen? Ist auch eine skurrile Geschichte. Ich bin dann direkt nach Bochum gefahren, zur Deutschen Ennington, und wollte dann bezahlen. Zu was? Deutschen was? Zur Deutschen Ennington. Was ist das? Ist der Vermieter. Ach so, okay. Mhm. Die Deutsche Ennington. Da muss er wohl bekannt sein. Nee, also, okay. Bitte dich. Ich fahre bei euch, aber hier in Köln. Die Deutsche Ennington. Okay, dann blamier ich mich jetzt gar nicht. In der ganzen Presse, ganz groß. Okay. Aber egal. Bin dann da hingefahren und wollte das bezahlen. Dann durfte ich aber nicht. Die wollten das Geld nicht nehmen. Wie viel hattest du Schulden bei denen? Das waren so um die 6.000 Euro. Ja, und wieso durftest du das nicht zahlen? Weil die Bargeld nicht annehmen dürfen. Gut, dann hättest du es ja überweisen können. Ja, ich bin ja dann auch wieder nach Hause gefahren zu meiner Bank, habe das erstmal eingezahlt und dann habe ich es ja überwiesen. Mhm. Das hat ja dann auch geklappt. Aber auch komisch, dass die das dann nicht nehmen. Da kommt schon jemand und will 6.000 Euro zahlen und sagt, nee, nehmen wir nicht an. Ja, genau so war. Ich stand da an dieser Infotheke in Bochum und nö, dürfen wir nicht. Siehst du, so ist die deutsche, wie heißen sie, Ellington? Ellington, ja. Ich habe auch gesagt, seid ihr bekloppt? Ihr stellt mir einen LKW vor die Tür und jetzt stehe ich hier und will bezahlen. Mhm. Gut, sowas werden die kaum, so einen Fall gibt es wahrscheinlich kaum, dass jemand damit so viel Geld kommt und du das da bezahlt. Egal, du hast es auf jeden Fall bezahlt, somit waren 6.000 Euro schon mal weg. Was hast du mit den restlichen 4.000 gemacht? Also ich hab mir eine Uhr gekauft davon. Mhm. Das finde ich auch immer noch ganz witzig so. Ich habe eine Uhr gekauft von S. Oliver. Mhm. Für 34 Euro. Na ja, gut, das ist genehmigt. Ja, und nein, einen Mülleimer. Und einen Mülleimer. Warum Mülleimer? Ja, weil ich einen brauchte. Ach so, ja, okay. Für meine Wohnung. Überzeugendes Argument. Aber wie viel Schulden hattest du denn noch oder insgesamt überhaupt? Nee, der Rest war dann gegessen. Ach so, das war hauptsächlich, weil das Geld... Das waren jetzt nur die Mietschulden. Mhm. Ansonsten hatte ich da jetzt nichts. Also, Mensch, Mario, da hast du wirklich einen Schutzengel ist da über dich hergefallen und hat... Ja. Dich gerettet. Ja. Was für eine Beziehung hast du zu dieser Mittelsfrau, die dazwischen ist? Aber das ist auch wieder sehr spannend. Also, ich war Single und irgendjemand meinte, bist du noch da? Ich bin da und höre dir genau zu. Ja, ich war Single und irgendjemand meinte, die Frau wäre jetzt satt für mich. Mhm. Und dann haben wir uns auch mal getroffen. Und haben gemerkt, nö, das wird nichts. Mhm. War von beiden Seiten klar? Ja. Mhm. Wir kamen so menschlich miteinander klar. Ja. Aber eine Beziehung wäre da nie draus geworden. Ja. Und, ja. Aber wir haben bis heute noch einen guten Kontakt. Mhm. Also wir telefonieren auch nochmal zwischendurch oder so. Mhm. Aber es war halt nie eine Beziehung. Nee, aber eine gute Bekanntschaft, kann man sagen. Ja, mhm. Ja. Sag mal, Freundschaft, jetzt hast du ja Glück gehabt. Machst du aus diesem Glück jetzt auch was? Ziehst du daraus Konsequenzen? Jetzt fängt der auch noch an. Ja. Domian. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg zur nächsten Entgiftung und zur nächsten Therapie. Das ist der Weg eigentlich. Das musst du auch machen. Du hast ein mega Glück gehabt. Sowas passiert dir nicht nochmal. Sehe es einfach als Wink des Schicksals, dass man dir jetzt nochmal geholfen hat. Und jetzt musst du aber auch ran. Das heißt, du bist immer noch auf dem Alkohol im Moment. Ich bin nass. Du bist nass, so sagt man, genau. Das heißt, du hast aber schon was eingefädelt für eine Entgiftung. Ja. Und wenn das Hauptproblem gelöst wäre, geht's generell sowieso bergauf. Das ist immer so bei Alkoholikern. Ist das so? Ja, klar. Wie lange? War jetzt keine Frage. Du bist 46. Wie lange bist du schon Alkoholiker? 10, 15 Jahre. Wie viele Entgiftungen schon gemacht? Drei. Nee, zwei. Okay. Wann ist der Termin? Ich habe einen. Ja, zum Sommerferien. Ging es nicht früher? Nee, es ging nicht früher. Warum nicht? Ja, da werde ich jetzt wieder... Ich habe dann ein anderes Problem. Ich bin eigentlich wollte ich da nicht erzählen, aber ich bin politisch unterwegs. Politisch? Ich bin Kommunalpolitiker und Dann geht das nur in den Sommerferien. Okay, also, dann vertiefen wir das erstmal nicht. Ja, wäre mir ganz recht. Ja, okay. Ich biete dir gerne noch, wenn du das möchtest, ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Sehr gerne. Das ist der Jürgen heute Nacht. Der ruft dich gleich zurück. Du legst auf und der meldet sich nochmal. Dann könnt ihr auch unter zwei Ohren ganz diskret miteinander sprechen. Domian, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber deine Sendung ist die beste zum Einschlafen. Ich nehme es mal als Kompliment. Ja, nimm es als Kompliment. Ja, ich verstehe es schon, wie du es meinst. Lieber Mario, alles Gute wünsche ich dir und auf das du schaffst. Du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich gleich an. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. So, meine Lieben, wir haben pünktlich 1.30 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema diese Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht. Das Thema heißt Gewalt. Ich möchte gerne mit Gewaltopfern sprechen. Also wart ihr vielleicht schon einmal in ein Verbrechen verwickelt? Habt ihr Gewalt in der Kindheit oder in der Ehe erlitten? Hat man auf euch schon psychische Gewalt ausgeübt? Oder mögt ihr Gewalt vielleicht, zum Beispiel in der Sexualität? Und ich möchte natürlich auch gerne mit Tätern sprechen, mit Gewalttätern. Wie kam es dazu, dass ihr gewalttätig geworden seid? Wart ihr im Knast? Welche Konsequenzen hatte diese Gewalt, die ihr ausgeübt habt, hat für euer Leben? Also Thema Gewalt heute in der Nacht von diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung anrufen oder während der Sendung. So, freie Themennacht heute und weiter geht es hier mit der Hanne. Hanne ist 65. Guten Morgen, Hanne. Guten Morgen, Domian. Liebe Hanne, um was geht's? Ein kurzes Statement zu der Dame, die mit 64 Vierlinge bekommt. Ich habe das auch mitgekriegt. Ja. Schick die mal zu irgendeinem Psychologen. Das heißt, du kannst es auch, du bist ja im ähnlichen Alter jetzt, du kannst es überhaupt nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Was treibt diese Frau? Wenn ich mir überlege, dass sie in 3-4 Jahren eventuell krank wird, was gibt's denn da aus den Vierlingen? Hm. Nee, also sowas ist unmöglich. Ja, und auch vor allen Dingen, wie lange wird sie die Kinder überhaupt begleiten können? Eben, das meine ich ja, wie lange sie die Kinder eventuell begleiten kann. Vielleicht lebt sie schon gar nicht mehr, wenn die Kinder aus der Schule kommen oder sowas. Ja, gut, das war ein kurzes Statement. Ich rufe eigentlich zu einem anderen Thema an, was mich heute sehr aufgeregt hat. Ja. 2016 soll Hitlers Mein Kampf Buch auf den Markt kommen. Mhm. Domian, und das hat mich den ganzen Abend so ergriffen. Ich habe mich mit den Händen in den Haaren gefasst und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Wasser auf die Mühle von den vielen, vielen Neonazis und Fremdenhassern, die wir leider Gottes jetzt schon wieder haben. Mhm. Die sich heute auch wieder fleißig in Dresden versammelt haben. Genau. Was da drüben in Dresden abläuft, das ist unmöglich. Mhm. Wie kann man so ein Buch freigeben? Ich habe dieses Buch in den Händen gehabt bei meiner Ex-Schwiegermutter. Mhm. Ich habe es zum Drittel ungefähr gelesen. Ich habe es angeekelt in die Ecke geworfen und habe gesagt, wenn alle Menschen damals dieses Buch gelesen hätten, ich weiß, dass es bei Trauungen haben sie es ja auch gekriegt auf dem Standesamt, dann wäre das so ein Mensch doch niemals an die Macht gekommen. Ich vermute auch, dass die meisten es nicht gelesen haben damals. Ja, das vermute ich. Wobei ich es auch noch nicht gelesen habe und kann gar nicht genau beurteilen, was von Schwachsinn oder wie schrecklich es ist, was man da liest. So, was da ekelhafte, kranke Sachen drin standen. Mhm. 1922 hat er schon so einen Hass auf die Juden gehabt und hat das mit diesem Buch ja propagiert. Ja, also, ich finde es unmöglich. Und ich überlege mir, was kann man da denn tun? Was könnte man tun? Wer könnte sich zusammenschließen, um dagegen anzugehen? Mhm. Ich sag dir jetzt mal etwas, was dich vielleicht im ersten Moment jetzt erstaunen wird. Ich bin natürlich inhaltlich komplett auf deiner Seite. Ja, und? Aber habe ich mir in den letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt, ich lebe in einem freien Land mit freien Publikationen. Warum kann ich dieses Buch nicht kaufen und mir selbst eine Meinung darüber bilden? Das hab ja, ich gesunde Leute verstehen das vielleicht so, aber krankhafte jene nicht. Ich glaube ja, Hanne, ja? Dass die, die du jetzt krankhaft nennst und die in diese Richtung tendieren, und das sehe ich genauso wie du, dass die sich das sowieso besorgen. Und gut, das ist möglich, über das Internet kriegst du ja alles. Mittlerweile sowieso, ja. Genau. Also ich habe das immer so ein bisschen als Beschneidung meiner Freiheit und eine Bevormundung empfunden, dass ich keinen Zugang. Ich würde das wirklich gerne mal kreuz und quer lesen, was das ist. Ich habe es bisher noch nicht in Händen gehabt. Schade, wenn du dann dazu kommst, dann lese es mal. Ich glaube, du wirst auch angegen. Ja, absolut. Und ich weiß, ich werde es sicherlich auch nicht zu Ende lesen, so wie du auch nicht. Ja. Weil man irgendwann reicht's einem dann. Du bist sehr engagiert, das merke ich, in dieser Richtung. Hast du jemanden verloren durch die Nazis? Nein, gar nicht. Du bist 65? Aber ich habe mich schon sehr früh für... ich hatte als ich zur Berufsschule ging, hauswirtschaftlichen Berufsschule, war unsere Lehrerin, sie war BDM-Führerin. Mhm. Und hatte deswegen nach dem Krieg etliche Jahre keine Schule halten dürfen. Mhm. Und hat dann quasi so eine... Ja, Entnazifiziert und so eine Gehirnwäsche mitgemacht. Mhm. Dann durfte sie wieder Schule halten. Und sie hat uns in der Grundschule damals in den 50ern, bis Anfang 60er, da hast du ja noch nicht viel mitgekriegt in der Schule. Mhm. Aber sie hat uns dann aufgeklärt, also aber total, ja. Mit Filmen von Wochenschauen aus der Zeit und alles. Mhm. Also aufgeklärt heißt, das heißt, sie hat sich schön geredet. In der politischen Gemeinschaftskunde, ja. Alles unterrichtet, was war. Wir haben Filme gesehen über Befreiung von Buchenwald und so weiter und so fort, ja. Ach so, im Sinne von Aufklärung, doch. Ich im verstehe. Im Sinne von Aufklärung, ja. Also, und sie war dann auch wirklich, sie hat uns auch gesagt, wir waren alle verblendet. Also, und von dem Zeitpunkt an habe ich dann auch erst mit meinen Eltern groß geredet, ja. Mhm. Weil vorher bei uns in der Schule da gar nichts war. Und von dem Moment an habe ich mich da sehr, sehr viel mit befasst. Und hattest du denn oder hattet ihr in der Familie einen Nazi? Nein, gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, mein Großvater war SPDler und der ist fast erschossen worden. Das hat meine Mama erzählt. Aber meine Eltern waren gar nicht für ihn. Mhm. Überhaupt nicht. Ich bin darüber auch sehr glücklich, was meine Familie anbelangt. Ich komme aus einer sehr traditionell sozialdemokratischen Familie, dass weit und breit, ganz weit verzweigt, kein einziger Nazi dabei ist. Das tut gut. Es wäre für mich sehr schlimm, wenn ich wüsste, dass mein Opa ein SS-Führer gewesen wäre oder so etwas. Ja. Das wäre für mich sehr schlimm. Ja, das war ja jetzt auch heute Abend großen Nachrichten, dass Günter Grass, ne, wo er ja in seinem Buch, in seinem letzten da herausgegeben hat, dass er auch bei der SS war. Das hatten sie ja heute auch bekannt gegeben. Das Schlimme, ja, das ist ja schon länger bekannt. Mhm. Ich finde das Schlimme bei Günter Grass ist, gut, er ist jetzt gestorben, wir wollen nicht schlecht über ihn reden, aber er hat das zu spät gesagt. Ja, er hat sich als moralische Instanz inszeniert. Hätte er es früh gesagt, ich war ein junger Mann, ich war ein paar Monate dabei, ich bereue es sehr, dann wäre es gut gewesen. Es waren ja viele dabei. Natürlich, aber im Alter, im Jahr 2012, glaube ich, ist das erst rausgekommen. Oder hat er es gesagt, das ist eigentlich zu spät. Aber ja, wir wollen nicht schlecht über ihn sprechen. Richtig, er war schon groß. Großer, ich habe mir heute Abend gerade die Blechtrommel nochmal angesehen. Ja, das ist ganz große Literatur, das ist spektakulär. Ja, Hanne, also wir sind vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was das, was ja, die Publikation... Ja, ich weiß das ja. Wir sind ja froh, dass wir in einem freiheitlichen Staat leben, aber glaub mir, Thomian, ich verfolge ja vieles. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die Nazis wieder zu groß werden. Auf vielen Denkmälern von Soldaten steht, wehret den Anfängen. Mhm. Und das tut unser Staat gar nicht. Ja, doch. Das tut unser Staat schon. Also es gibt so viele Bestrebungen und Initiativen von Seiten der großen etablierten Parteien, dagegen etwas zu unternehmen. Das ist ja das Gute, dass diese Kräfte bei den Wahlen überhaupt nicht relevant sind. Wir haben ja... Okay, bei den Wahlen, ja, das mag sein. Und aber da sie stehen richten doch auch so schon genug Schaden wieder an. Ja, aber guck mal zum Beispiel nach Frankreich, da ist es vielleicht gar nicht so ganz fern, dass sogar eine Frau Le Pen vielleicht sogar irgendwann Präsidentin wirst. Ja, schrecklich, schrecklich. Lieber Hanne, aber das ist natürlich den Standpunkt, was die Publikation anbelangt, kann man natürlich absolut so haben, wie du sie hast. Und deshalb danke ich dir, dass du angerufen hast und uns das so gesagt hast. Der junge Mann von eben hat noch einen Satz zu dir gesagt, deine Sendung wäre gut zum Einschlafen. Also das finde ich gar nicht. Bei vielen, vielen deiner Sendungen konnte ich gar nicht schlafen, weil ich da so viel Not und Elend schon zu hören gekriegt habe. Ja, das hören wir hier in der Tat oft. Ja, also da kann man wirklich nicht schlafen. Ja. Dann habe ich noch eine kurze Frage. Ich habe gehört, du hörst auf. Ja, Ende nächsten Jahres aber erst. Eieiei, na gut. Ist ja noch hin. Das dauert ja doch eine Weile. Liebe Hanne, schön, dass du da warst. Okay. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Die Hanne. Ich hatte mal eine sehr nette Bekannte, das war die Mutter von Hella von Sinnen. Die hieß Hanne. Das war eine sehr nette Frau. Kommt mir gerade in den Kopf, die leider schon lange verstorben ist. Und ich habe sie früher mit der Hella immer besucht in Köln. Die Hella kommt ja auch aus Gummersbach, sind wir zusammen nach Köln gefahren und haben Hanne, ihre Mama, besucht. Der Name kommt ja nicht so oft vor. Hier ist Heike. Heike ist 55. Guten Morgen, Heike. Ja, hallo Domian. Hallo Heike, was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich rufe an zu dieser Frau, die mit 65 jetzt schwanger mit Vierlingen ist. Ja, was sagst du? Das finde ich also wirklich, ich finde es wirklich die Härte, muss ich sagen. Denn sie weiß doch gar nicht, was sie den Kindern damit antut auch. Mhm. Ich sag mal, es geht schon bei Hänseleien los. Dann wirklich im Kindergarten, da wird jeder denken, die Oma kommt. Oder es könnte ja sogar fast schon die Uroma sein. Die Uroma könnte genau, es bald sein. Ja, genau, ja, genau. Mhm. Genau. Ne? Und also ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ich kann es nicht begreifen. Sie kann froh sein. Sie hat 13 gesunde Kinder. Unfassbar. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne? Und das letzte Kind ist genau. Auch geboren mit 55. Ne? Genau, die 9-Jährige ja auch schon sehr, sehr spät. Ganz mhm. genau. Mhm. Und also ich frage mich, was das soll. Ich denke mir, gibt's das wirklich, dass jemand schwanger geil ist, sag ich mal, jetzt so in umgangssprachlich wird's ja so genannt, ne? Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ne? Und vor allen Dingen, der Körper lässt ja auch nach, trotz mhm. allem, ab einem gewissen Alter. Man bekommt ja nun mal dies und das und ich weiß nicht, ob sie dann auch so in der Lage sein wird, da, wie gesagt, 4 Kleinstkinder dann zu betreuen mhm. und eine Tochter noch, die ist 9, die muss auch noch genug Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch sehr schlimm. Also sie spielt mit ihrem Leben. Sie spielt mit dem Leben der Vierlinge. Genau. Und wenn sie mit ihrem Leben spielt, nimmt sie eventuell in Kauf, mhm. dass sie stirbt und ihre jüngste Tochter hat keine Mama mehr. Genau, ja. Das Beispiel. Muss man ja auch bedenken. Mhm. Also ich kann auch nur sagen, ohne der Dame zu nahe treten zu wollen, dass es irgendwas Pathologisches ist. Also normal verständlich ist es nicht. Nee, finde ich auch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diese Kinder sind ja eben auch nicht mal auf natürlichem Wege entstanden, sondern sie hat es gezielt gesucht. Sie ist ins Ausland gegangen, sie hat wahrscheinlich viel Geld dafür hingelegt, dass es jetzt so weit kommt. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Jetzt höre ich gerade, Heike, dass wir einen Befürworter in der Leitung haben. Bleib du bitte auch jetzt in der Leitung, wir unterhalten uns zu dritt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ein Mann, hallo? Hallo, ich bin der Erik aus Berlin. Der Erik aus Berlin? Genau. Wie alt bist du, Erik? 40 Jahre. 40. Und du findest das gut und nachvollziehbar, was die Frau macht? Nein, ich finde es nicht unbedingt nachvollziehbar, was sie macht, aber ich finde es einfach das Recht dazu, weil wir als Gesellschaft maßen uns ja mal an, sowas abzuurteilen. Wenn jetzt ein Mann mit 65 ein Kind bekommt, was ja häufig die Regel ist, auch mit jüngeren Frauen, sagt niemand etwas. Doch, bei ihr doch. Ich würde direkt schon sagen, ist auch Schwachsinn, wenn man sowas macht. Finde ich auch. Ich sag mal, bis 45 okay, aber... drüber ist schon auch, ist auch für einen Mann nicht schön. Bin ich ganz auf deiner Seite, Heike. Ja. Weil man einfach, ist einfach dann zu alt, als Mann, wenn die Kinder aufgewachsen sind und man kann sich nicht so mit denen beschäftigen. Finde ich auch. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt widersprechen. Diese Frau hat ja sehr viel Erfahrung. Sie hat da vor 44 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Sie hat Erfahrung mit Enkelkindern, auch mit der Aufzucht. Sie ist auch gut versorgt. Sie ist Lehrerin. Sie hat über genug Geld. Dieses Kind wird auch sehr viele Geschwister haben. Das heißt also, auch in dem Falle, wenn diese Frau natürlich dann sterben wird, wann auch immer, ist dieses Kind dann trotzdem in einem geborgenen Umfeld. Und letztlich können wir ja auch nicht richten. Klar, es wurde danach geholfen, aber es gibt heutzutage auch viele Menschen, die haben Leihmütter oder weiß der Himmel was. Darüber kann man sich dann auch streiten, dieses Kind wird trotzdem viel Liebe bekommen. Und diese Frau hat ja genauso das Recht, wie eine 13-Jährige, die schwanger wird, oder eine 40-Jährige. Letztendlich ist es halt sehr schwierig, gerade weil sich da wieder die Bildzeitung angeschaltet hat, wie üblich etc., dass dann auch tatsächlich auf solche Menschen immer so eine Art Shitstorm losgeht, bevor, was ich nicht fair finde. Bevor Heike jetzt was zu sagt, dir ist aber klar, Erik, dass es nicht nur um ein Kind geht, sondern um vier Kinder, ne, um Vierlinge. Ja, aber das ist ja, ist leider bei künstlicher Befruchtung häufig der Fall. Also eher zwei oder Zwillinge, aber vier ist ja die absolute Ausnahme. Aber die älteste. Aber so ist es nun mal jetzt. Sie wird vier Kinder kriegen. Heike, vielleicht erwiderst du was zu Erik. Ja, es ist also, wie gesagt, das Alter ist auf jeden Fall viel zu alt. Ich finde, man kann nicht einfach sagen, ja, das muss der Frau selbst überlassen bleiben oder wie auch immer. Wie gesagt, was tut sie den Kindern damit an? Und angesprochen darauf, von wegen, dann sind genug Geschwister da, die sich drum kümmern. Haben die wirklich Lust darauf, sich dann um vier Kinder zu kümmern, wenn die Mutter mal nicht mehr da ist, ne? Und haben die überhaupt Zeit und Lust? Das weiß man doch gar nicht. Ich fände das mal sehr interessant, mit einen von diesen anderen Kindern, die jetzt ja auch schon erwachsene Leute sind, zu sprechen, was die dazu denken, was die über ihre Mutter denken, dass die so etwas tut. Ja, aber das Gute an den Kindern finde ich, dass sie sich ja komplett raushalten. Also die werden jetzt auch in den Interviews oder in Bildern komplett verdeckt. Also die Bildzeitung hat wieder Bilder von früher gedruckt. Also die Bildzeitung interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Ich habe aber heute im Fernsehen, da stand die Frau irgendwo, das war eine ältere Sendung beim Günther Jauch, da hatte sie dieses kleine Mädchen, da hatte das kleine Mädchen, was jetzt 9 ist, auf dem Schoß. Und da hat eine Tochter gesagt, eine ältere, wo sie da wusste, die Mutter ist schwanger, da hat sie erst gesagt, du bist bekloppt oder so ungefähr hat sie sich ausgedrückt oder bist verrückt. Also und das war schon der Härtefall eigentlich mit 55. Ich bin 55, ich bin Kinderfrau, ich betreue also zwei Jungs, die sind 6 und 8. Und ich werde wirklich ungefähr 10 Jahre jünger geschätzt. Ich freue mich dann, dass die Leute nicht denken unbedingt, ich bin die Oma von den Kindern, sondern die denken noch, ich bin auch, könnte die Mutti sein, ne? Aber also ich finde das unmöglich. Das ist auch eine Zumutung für die Kinder einfach. Da kommt auch jetzt, das Kind ist ja schon, wie gesagt, wenn die kommt zum Kindergarten oder jetzt Schule, da denkt jeder, das ist die Oma, ganz normal. Mhm. Also wirklich, ich finde das ja, aber das schön. Problem finde ich jetzt an der Sache, es ist der Kuhn ist gegessen, die Sachlage ist nun mal so, wie es ist. Also letztendlich, sie wird diese Vierlinge bekommen und jetzt geht es ja eher darum, dass sie dann tatsächlich dann auch gesund zur Welt kommen. Es gibt halt viele Problembereiche in dem Alter und so, auch der Stoffwechsel ist dann nicht mehr so ideal, dass die dann natürlich eben gesund zur Welt kommen. Da hast du recht, Erik. Das wird ja jeder Mensch denkt, das denkt Heike ja auch. Jetzt wünschen wir der Frau natürlich alles Gute, dass die Kinder gut zur Welt kommen. Aber bitte keine Nachahmung. Nee, und dass du das überhaupt gemacht hat. Also ich finde. Ich finde Wahnsinn. Auch Heike, ich finde auch unverantwortlich, welcher Arzt im Ausland das auch immer gemacht hat, dass dieser Arzt das überhaupt macht. Ja, finde ich auch. Das verstehe ich nicht. Das würde ich als Arzt definitiv ablehnen. Ja. Aber da geht es um Kohle wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ja. Ja, klar. Aber ich habe Erik nur so verstanden, dass er sagt, man soll da kein Urteil fällen und sich nicht einmischen. Das ist die Sache der Frau. Das ist ein Standpunkt. Aber man kann natürlich auch dennoch eine Meinung haben. Und die Meinung des Volkes ist ziemlich eindeutig. Weil rückgängig kann man es ja jetzt nicht mehr machen. Nein. Ist schon klar, ne? Aber wir kennen ja die ganzen Shitstorms, die heutzutage abgehen und so. Ich wollte nur mal Hallo sagen, weil ich bin User von Facebook. Ich wollte auch die Jürgen dich mal fragen, liest du bei Facebook auf deiner Seite immer die Kommentare, die wir dann aktuell in der Sendung abgeben? Ja, teilweise. Nicht alle immer. Es ist ja so eine ganz spezielle Truppe, sind wir dann immer. Und ich habe früher auch oft den Fehler gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe dann, hat jemand angerufen, wir sagen natürlich immer, 95% aller Anrufe sind fake, etc. Mhm. Oft sind sie natürlich auch nicht ganz real. Doch, und die meisten, dann, 99% ja. Und dann haben wir aber auch was geschrieben, zum Beispiel wir User, und haben dann später gemerkt, dann haben sich Leute auch gemeldet, und die angerufen haben und waren natürlich verletzt und so, was wir dann geschrieben haben. Und dadurch muss man sich, gerade jetzt auch was diesen Flugzeugabsturz betrifft und all die ganzen anderen Sachen, wir als User oder wir als auch Community, jetzt egal von Domain, wir vergreifen uns ja häufig auch im Ton, was ich dann immer schade finde. Oder da hast du recht. Man schreibt schnell was, gerade auch diese ganzen bösartigen Dinge, die man über alles schreibt. Ich fand zum Beispiel auch, Ja, das ist ja jetzt eigentlich ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, Gerd. Ja. Aber ja. Der Hinweis, ich finde den Hinweis sehr richtig von dir und danke dir auch. Ja. Wir vertiefen das jetzt mal nicht, sonst kommen wir ganz von unserem Thema an. Ich möchte mal noch was anderes sagen. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wenn sie so verrückt ist auf Kinder und also sie muss anscheinend irgendwie immer Kinder um sich haben, weil sie ist ja auch zusätzlich noch Lehrerin, dann hätte sie doch wirklich eigentlich vielleicht mal Kinder aufnehmen sollen, die kein gutes Zuhause haben, Pflegekinder. Allerdings, eben. Oder Flüchtlingskinder. Ich denke mal, genau, dann hätte sie ein wirklich gutes Werk getan. Mhm. Also das fände ich sehr gut. Sehr guter Hinweis. Beispiel. So, ihr beiden. Aber sie hat in dem Interview noch gesagt, und was zum Anhören, sie zitiert es in einem Beziehungsersatz, weil sie hat irgendwie, das klappt es mit den Beziehungen bei ihr nicht. Und so hat sie natürlich immer jemanden zum Umsorgen und ist nicht allein. Und deshalb wieder dieses Kind mit der Ausrede, sie wollte dieses Kind haben, weil ihr jüngstes Kind mit 9 wollte noch ein Geschwisterchen. Ja, und das ist eine seltsame Logik natürlich, aber die ist sehr seltsam. Dann hätte ich gesagt, du hast genug große Geschwister und wie gesagt, du hast Spielkameraden, du bist in der Schule. Ja. Also, wir merken, das wühlt das die Leute auf, das Thema. Das hat euch auch aufgewühlt. Ihr Lieben, Heike und Erik, danke für eure Meinungsäußerungen, dass ihr euch gemeldet habt. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. So, und wir machen weiter mit der Bianca. Und die Bianca ist 38. Guten Morgen, Bianca. Ja, guten Morgen. Bianca, um was geht's bei dir? Ja, mir geht es darum, dass mein Mann am 25.03. verstorben ist. Wie alt ist dein Mann? Wie alt ist dein Mann geworden, Bianca? Er ist 70 geworden. Oh, das war ein großer Altersunterschied. Ja. Also wir selbst hatten da nie ein Problem mit. Andere Menschen in unserer Umgebung schon. Da haben wir uns dann ein bisschen drüber amüsiert. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Richtig zusammen waren wir 8 Jahre. Jetzt ist dein Mann am 25.03. an Krebs, hast du gestorben. Ja. Ja, und das ist verdammt schwer. Also ich fühle mich sowas von alleine. War er schon länger erkrankt gewesen? Ja, seit 2008. Im Oktober 2008 ist die Erkrankung festgestellt worden. Was für ein Krebs war das? Magenkrebs. 2009 haben sie ihm den Magen entfernt, die Milz entfernt, einen Teil der Speiseröhre entfernt. Das heißt, ihr habt viele Jahre Leidenszeit, gemeinsame Leidenszeit hinter euch. Ja, wobei das Schöne eigentlich im Vordergrund war. Also es gab dann doch noch Phasen, wo ihr noch das Leben habt richtig genießen können. Ja, von 2009 bis 2012 war eigentlich eine sehr gute Zeit. Und dann brach der Krebs wieder auch aus. Ja, der ist schon 2010 ausgebrochen, aber 2012 wurde es dann richtig heftig. Mein Mann hat die Chemo nicht vertragen, musste jede abbrechen und ab 2012 hat er keine mehr bekommen und die Ärztin hat ihm damals 3 Monate gegeben. Mhm. 2012, 3 Monate und jetzt haben wir 2015 März gehabt. Wie waren die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr? Das letzte halbe Jahr war sehr anstrengend. Ich habe ihn bis 27 Stunden vor seinem Tod zu Hause ganz allein versorgt, betreut. Und ja, die letzten 10 Tage konnte er gar nichts mehr. Er konnte sich nicht alleine zudecken, nicht umdrehen, gar nichts. Das heißt, er war schon so geschwächt oder konnte er aufgrund des Krebses sich nicht mehr bewegen? Ja. So geschwächt? Ja, so geschwächt. Mhm. War er noch bei klarem Verstand bis zum Schluss? Ja, bis zum Schluss. Bis ungefähr 20 Minuten vor seinem Tod war er bei klarem Verstand. Habt ihr sprechen können? Er hat zum Schluss kaum noch sprechen können. Das letzte Wort war, wie gesagt, ungefähr 20 Minuten vor seinem Tod, war Schluck. Das heißt, er wollte noch was trinken, aber er konnte nicht mehr schlucken. Konnte seinen Mund befeuchten und hab dann seine Hand gehalten. Und bin bis zum Schluss bei ihm geblieben. Warst du in dem Moment, als er dann gestorben ist, alleine mit ihm im Zimmer? Nein, zum Glück, allein im Zimmer, ja, aber zum Glück auf der Palliativstation. Das heißt, ich hatte dort einen Sprechpartner. Allein hätte ich das nicht geschafft. Ihm war dann ja aufgrund des sehr schweren Verlaufes der Erkrankung, war ihm klar, dass er sterben wird, oder? Ja, er wusste das ganz genau. Wie hat er das aufgefasst? Wie ist er damit umgegangen? Hat er darüber gesprochen? Die erste Zeit haben wir noch drüber geredet, dass es passieren könnte. Das letzte halbe Jahr wollte er nicht mehr drüber sprechen. Er wusste, dass es soweit ist. Er wusste, ja, er wollte auch ins Krankenhaus. Glaubst du, dass aufgrund des schweren Leidens er sogar innerlich gedacht hat, es wäre gut, wenn ich erlöst werde? Ja, ja. Hast du es ja, trotz, das hat er mit Sicherheit. Ja, hast du es trotz der Liebe zu deinem Mann auch manchmal gedacht? Ich war gespalten. Ein Teil von mir, der Verstand hat gesagt, es wäre für ihn besser. Mhm. Mein Gefühl hätte ihn am liebsten festgehalten. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Glaubst du, dass er Angst hatte, ein wenig oder sogar starke Angst vor dem Tod? Vor dem Sterben? Er hatte Angst. Ja, nicht unbedingt vor dem Tod, aber vor dem Sterben. Mhm. Er hat zum Schluss auch angstlösende Mittel bekommen, allerdings erst auf der Palliativstation. Hast du den Eindruck gehabt, dass man ihm die Schmerzen hat nehmen können auf der Station? Auf der Station, ja. Vorher nicht so gut. Er wollte nicht. Er hat zwar starke Schmerzmittel gekriegt, er hat Fentanylpflaster gekriegt, dazu Novamin und auch noch was schlafen. Aber das Fentanyl hätte erhöht werden müssen, aber er wollte das nicht, weil er bei Verstand bleiben wollte. Mhm. Am 25.03. verstorben, das ist gerade mal eben her. Ja. Er ist noch nicht beerdigt? Nein, erst Ende der Woche. Wie planst du die Beerdigung? Ich habe so veranlasst, wie er sich das gewünscht hat, ganz still, eine Urnenbeisetzung. Mhm. Und im Grunde werde ich mit dem Bestatter alleine da. Ach, du wirst ganz alleine sein. Es wird keine Familie, Freunde kommen nicht. Nein, er hat keine Familie. Seine Mutter ist 2010 mit 103 gestorben. Mit 103? Ja. Aber du bist... Bis zum 100. Lebensjahr war sie fit. Moment mal, du bist 38 und deine Mutter ist 103. Seine Mutter ist 103 geworden. Dann war die aber eine sehr ältere Dame schon, als sie dich bekommen hat. Nicht mich, seine Mutter. Seine Mutter, ach entschuldige bitte. Ich hatte seine. Ah ja, okay. Mhm. Das heißt... Bist du noch da, Bianca? Ja, ich bin noch da, ja. Das heißt, das ist dann wirklich eine ganz, ganz stille Beerdigung. Ja. Hast du Angst? Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hast du denn keine Freundin, die du mitnehmen könntest, die dich so ein bisschen stützt oder einen guten Bekannten? Vielleicht. Es ist noch nicht ganz sicher. Mach es, wenn du... Es ist wirklich ein sehr schwerer Gang. Und wenn man dann ganz alleine ist, glaube ich, ist es noch viel schwerer. Wenn du einen Menschen hast, dem du einigermaßen vertraust und wo es ein ganz gutes Einvernehmen gibt, dann nimm ihn mit und frag, ob die Person mitkommt. Ja. Habt ihr denn auch sehr zurückgezogen gelebt in der letzten Zeit? Oder? In der letzten Zeit, ja. Und vorher auch? Ja, es war still, aber während der Erkrankung sind viele Freunde weggebrochen. Die hatten einfach kein Verständnis, dass ich nicht raus kann, dass ich auch nicht raus wollte. Mhm. Und das letzte halbe Jahr waren wir im Grunde nur noch in den eigenen vier Wänden. Die Leute haben meistens immer so ein paar Monate Verständnis und dann irgendwann ist es vorbei mit dem Verständnis. Ja, du musst doch raus, du musst dein eigenes Leben leben. Mhm. Aber das kann man manchmal nicht. Ich konnte es nicht, es ging nicht. Ja, das verstehe ich. Und da muss man durch so eine schwere Zeit einfach durch. Und das ist man dann auch dem Partner schuldig, den man liebt. Ja, und was wirklich schlimm ist, es gibt Nachbarn, die haben, seitdem er nicht mehr alleine, also nicht raus konnte, die haben das Grüßen sogar eingestellt. Mhm. Liebe Bianca, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich möchte aber sehr gerne, dass dich mein Psychologe nochmal anruft, der Jürgen. Vielleicht haben wir noch eine Idee, dass wir dir so ein bisschen helfen können. Ich wünsche dir, ich wünsche dir sehr viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Und überleg das mal, dass du jemanden mitnimmst zur Beerdigung. Ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.